Anlässlich des 9. Kongresses des Sozialistischen Jugendverbandes Kim Il-sung und des Tages der Jugend gab die nepalesische Gesellschaft für die Unterstützung der Songun-Politik am 20. August das unvergängliche klassische Werk vom Genossen Kim Jong-un »Mögen Jugendliche zu avantgardistischen Kämpfen werden, die dem Songun-revolutionären Werk der Partei grenzenlos treu sind« in Broschüre heraus.